Lektion 6, Hörtext 2, Aufgabe 2. Hören Sie ein Streitgespräch zum Thema Studiengebühren. In der Bundesrepublik Deutschland gilt es seit den 60er Jahren als eine Selbstverständlichkeit, dass das Studium an einer Hochschule kostenfrei ist. Dies gründete auf dem Konsens darüber, dass der Zugang zu Bildung für alle möglich sein sollte, unabhängig von ihrer sozialen Situation. Entscheidend für einen Bildungsweg sollte die Begabung bzw. die Qualifikation sein. Dadurch sollte mit der alten Tradition gebrochen werden, dass ein Universitätsstudium das Privileg höherer Gesellschaftsschichten ist. In unserer Zeit sollten Hochschulen also für alle Gesellschaftsschichten geöffnet sein. Nun hört man jedoch seit einigen Jahren immer häufiger, sowohl von Vertretern der Politik wie auch aus den Wissenschaften, dass wieder über die Einführung von Studiengebühren nachgedacht werden sollte. Mittlerweile hat sich zwischen den Befürwortern und den Gegnern solcher Gebühren eine heftige Diskussion entwickelt. Stellvertretend für diese beiden Positionen haben wir heute zwei Gäste eingeladen. Das sind Frau Prof. Dr. Gabriele Sturm, die an der Universität Heidelberg Medizin lehrt. Ja, guten Tag. Und Herr Prof. Dr. Siegfried Landmann, der Germanistik lehrt, und zwar an der Universität Kiel. Ich grüße Sie beide. Ja, guten Tag. Guten Tag. Frau Professor Sturm, was ist Ihre Position zu der Einführung von Studiengebühren? Ja, im Hinblick auf den sozialen Aspekt, auf die Chancengleichheit, halte ich Studiengebühren für eine ganz große Gefahr. Solche Gebühren entmutigen doch die Familien, bei denen das Geld knapp ist und die auch nicht auf ein ausreichendes staatliches Stipendium zählen können. Und dazu kommt, dass eine besonders qualifizierte Ausbildung der beste Start ins Berufsleben ist und auch die beste Absicherung gegen Arbeitslosigkeit. Die Statistiken belegen doch, dass Akademiker deutlich weniger von Arbeitslosigkeit betroffen sind als alle anderen Gruppen. Deshalb müssen wir das Interesse an Bildung bei den Jugendlichen fördern und dürfen sie nicht durch die Einführung von Studiengebühren abschrecken. Ja, Herr Professor Landmann, wie stehen Sie zu dieser Frage? Natürlich bin auch ich der Meinung, dass die Hochschulen allen offen stehen müssen. Wir haben heute dreimal so viele Studenten wie in den 60er Jahren und das ist auch gut so. Aber gleichzeitig hat diese Entwicklung natürlich auch Probleme mit sich gebracht. Trotz dieser hohen Studentenzahlen stellt der Staat den Hochschulen nicht wesentlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung. Im Gegenteil, in den letzten Jahren sind die Mittel sogar deutlich gekürzt worden. Dies hat dazu geführt, dass die Studienbedingungen für die Studenten immer schlechter geworden sind, beziehungsweise werden. In den Bibliotheken fehlen Bücher, in den Seminaren sitzen viel zu viele Studenten, es gibt nicht genügend Geld für die Praktika und eine angemessene Betreuung der Studenten durch die Hochschullehrer ist kaum mehr gewährleistet. Ich bezweifle, dass die Situation sich künftig ändern wird. Deshalb sind Studiengebühren in meinen Augen eine Art von, sagen wir, Selbsthilfe der Hochschulen und der Studierenden. Nur dadurch kann in Zukunft die Qualität von Studium, Forschung und Lehre gesichert werden. Und das liegt in unser aller Interesse. Ein weiterer positiver Nebeneffekt wäre, dass die finanzielle Eigenbeteiligung auch zu einer besseren Einstellung der Studenten führen würde. Ein zu langes Studium lohnt nicht mehr, es ist zu teuer. Das Studium wird also früher abgeschlossen. Der Eintritt ins Berufsleben würde früher erfolgen und das ist auch notwendig, denn im internationalen Vergleich gehören unsere Studenten, wenn sie Examen ablegen, mit zu den Ältesten. Aber das stimmt doch so nicht. Das Gegenteil wird passieren. Wenn wir Studiengebühren einführen, müssen die Studierenden noch mehr nebenher arbeiten, um dieses Geld eben zu verdienen. Und das wird zur Folge haben, dass sie noch mehr Zeit für das Studium brauchen. Man kann doch auch wirklich nicht behaupten, dass die schlechte Einstellung der Studierenden für die lange Studienzeit verantwortlich ist. Sondern es sind genau die schlechten Bedingungen, die Sie eben genannt haben, die dafür verantwortlich sind. Diese Bedingungen müssen verbessert werden. Aber das funktioniert doch nicht mit Studiengebühren. Das ist die Aufgabe des Staates, denn schließlich ist eine hohe Zahl von Akademikern auch eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit für Deutschland. Als Export und als Kulturnation sind wir doch darauf angewiesen, kluge Köpfe zu haben. Intelligenz und Kreativität sind unsere wichtigsten Rohstoffe. Von ihnen hängt unser dauerhafter wirtschaftlicher Erfolg ab. Und das kostet nun mal Geld. Ja schon, aber Studiengebühren würden unter dem Strich doch nicht nur dem Staat und den Hochschulen, sondern auf längere Sicht gerade auch den Studenten nutzen. Wer zahlt, der kann auch eine angemessene Gegenleistung erwarten. Das heißt, die Studenten können dann höhere Ansprüche an die Hochschule und die Qualität ihrer Ausbildung stellen. Sie können mehr fordern. Dies führt dann auch zu einem größeren Wettbewerb zwischen den Hochschulen und damit zu einer Verbesserung der Lehre. Davon können die Studenten nur profitieren. Frau Professor Sturm, Herr Professor Landmann, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.